sie und habe ich stets gehofft, dass ein starker Glaube uns befreit von diesem Joch. Es gab viele Versuche, meine Überzeugung zu verkehren, doch all die Willkür konnte mein Wettel nie zerstören. Ich bleibe der, der ich immer war, ein Rebell mit kurzem Haar. Nichts und niemand hat mein Weltbild hier verkehrt, und egal was die Zeit auch noch so bringt, ich bleibe ein Mann, der für seine Träume ringt, bevor die Verzweiflung die letzte Hoffnung noch zerstört. Oh yeah! Ist erscheint die Zukunft und offenbar verloren, mir ist der Glaube an eine neue Zeit geboren. Ich werde mich nie beugen, der Lügen übermacht. Meinen Kampf gegen Unrecht setzt fort mit aller Kraft. Ich bleibe der, der ich immer war, ein Rebell mit kurzem Haar. Nichts und niemand hat mein Welt mit ihr verkehrt, und egal was die Zeit auch noch so bringt, ich bleibe der Mann, der für seine Träume ringt, bevor die Verzweiflung die letzte Hoffnung noch zerstört. Oh yeah! Vielleicht ist schon verloren, der Kampf, den ich euch führ. Ich will daran nicht glauben, weil ich Hoffnung spür. Ich lasse mich nicht täuschen von Lügen und Verrat. Die Hoffnung stirbt zuletzt auf das Gedeihen unserer Saat. Ich bleibe der, der ich immer war, ein Rebell mit kurzem Haar. Nichts und niemand hat mein Welt mit ihm verkehrt, und egal was die Zeit auch noch so bringt, ich bleibe ein Mann, der für seine Träume ringt, bevor die Verzweiflung die letzte Hoffnung noch zerstört. Oh yeah! Nichts und niemand hat mein Weltbild je verkehrt, und egal was die Zeit auch noch so bringt, ich bleibe der Mann, der für seine Träume ringt, bevor die Verzweiflung die letzte Hoffnung noch zerstört.